Himmel. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. That you've called us together. Dass du uns zusammengerufen for hast. For a reason. Aus einem Grund. For a purpose. Für eine Absicht. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight I would like to continue with the theme serving the purposes of God in our generation. Möchte ich mit dem Thema weiter fortfahren, der Absicht Gottes in unserer Generation dienen. And we've talked about fellowship. Wir haben über worship, Anbetung gesprochen. Fellowship, Gemeinschaft. Discipleship, Jüngerschaft. And tonight we'll talk about ministry. Und heute Abend sprechen wir über Dienst. Where worship is my relationship to the Lord. Wo Anbetung meine Beziehung zum Herrn ist. The heart of worship is Jesus Christ crucified. Ist das Herz der Anbetung der gekreuzigte Jesus Christus. And risen. Und der Auferstandene. And that's the heart of fellowship. Und das ist auch das Herzstück der Gemeinschaft. If we walk in the light as he is in the light. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist. We have fellowship with one another. Dann haben wir miteinander Gemeinschaft. And the blood of Christ cleanses us. Und das Blut Christi reinigt uns. And we have access to the Father through the blood of Christ. Und wir haben Zugang zum Vater durch das Blut Christi. And if we take up our cross, und wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, we are his disciple. Sind wir seine Jünger. And that means we personally identify with the heart of worship. Das bedeutet, dass wir uns persönlich mit dem Herzstück der Anbetung identifizieren. That we not only benefit from it, dass wir nicht nur davon Nutzen beziehen, but it is actually being expressed in my life. Sondern dass sich das in meinem Leben ausdrückt. That the meekness and the humility that we see on the cross, dass die Sanftmut und Demut, die wir auf dem Kreuz sehen, I want that in my life too. Das möchte ich in meinem Leben auch haben. I want to reflect my master. Ich möchte meinen Meister widerspiegeln. I want to be like him. Ich möchte so sein wie er. I want to be a disciple. Ich möchte ein Jünger sein. And tonight we talk about ministry. Und heute Abend sprechen wir über den Dienst. And if you turn to me to Ephesians chapter 4. Blättert mit mir zu Epheser Kapitel 4. We'll begin with verse 11. Vers 11. It says, and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Und er hat die einen als Apostel gegeben, und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. For the equipping of the saints. Zur Ausrüstung der Heiligen. For the work of service. Für das Werk des Dienstes. And there's our word. Da ist unser Wort. Diakonia. Diakonia. Ministry. Dienst. To the building up of the body of Christ. Für die Erbauung des Leibes Christi. Until we all attain to the unity of the faith. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. And the knowledge of the Son of God. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. To a mature man. Zur vollen Mannesreife. To the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. The ministry. Der Dienst. The work of the ministry. Das Werk des Dienstes. Tonight we're being equipped. Wir werden heute Abend ausgerüstet. For the work of the ministry. Für das Werk des Dienstes. Which leads to the edifying of the body of Christ. Das dazu führt, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Do you see the reason why we minister? Seht ihr den Grund, warum wir dienen? We serve God. Wir dienen Gott. By serving others. Indem wir anderen dienen. I want you to turn to Matthew chapter 20. Geht mit mir zu Matthäus 20. We were saved. Wir wurden gerettet. To serve. Um zu dienen. Ephesians 2, verses 8 through 10. Epheser 2, Verse 8 bis 10. For by grace are we saved. Denn durch Gnade sind wir gerettet. Through faith. Durch Glauben. Not of ourselves. Nicht aus uns selbst. It is a gift of God. Es ist eine Gabe Gottes. Lest we should boast. Damit wir uns nicht rühmen. For we are his workmanship. Denn wir sind sein Meisterwerk. Created in Christ Jesus. In Christus Jesus geschaffen. Unto good works. Für gute Werke. We were saved. Wir wurden gerettet. By grace. Durch Gnade. Through faith. Durch Glauben. Not of ourselves. Nicht durch uns selbst. It's the gift of God, es ist die Gabe Gottes. But we were saved for good works. Aber wir wurden errettet für gute Werke. That God would do through us. Die Gott durch uns vollbringt. And if he would do it through us. Und wenn er sie durch uns vollbringt, then we could serve the purpose of God in our generation with joy. Dann können wir der Absicht Gottes für unsere Generation dienen und zwar mit Freude. He's not asking us to produce something in the natural. Er verlangt nicht von uns, dass wir etwas im Natürlichen leisten. He's asking us to identify with the cross. Er bittet uns, dass wir uns mit dem Kreuz identifizieren. Which is the heart of ministry. Welches das Herzstück des Dienstes ist. For I am crucified with Christ. Denn ich bin mitgekreuzigt mit Christus. Nevertheless, I live. Dennoch lebe ich. Yet it is not I who live. Doch bin es nicht ich, der lebt. But it's Christ who lives in me. Sondern es ist Christus, der in mir lebt. And the life that I now live in the flesh, und das Leben, was ich jetzt im Fleisch gemäß lebe, I live by the faith of the Son of God, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, who gave himself for me. Der sich selbst für mich hingab. I live my life in faith toward Christ, ich lebe mein Leben im Glauben auf Christus gerichtet, who gave himself for me. Der sich selbst für mich hingegeben hat. And I serve him. Und ich diene ihm. I have a ministry. Ich habe einen Dienst. And as all of us enter into ministry, und während wir alle in den Dienst eintreten, serving the body of Christ, indem wir dem Leib Christi dienen, in secondary ways, in zweitrangigen in primary Wegen, ways, auf primäre Art und Weise, in ways that I'm gifted, in Bereichen, in denen ich begabt bin, and in ways that I'm maybe not so gifted, und auf Arten und Weisen, wo ich vielleicht nicht so begabt bin. Maybe I'm not so gifted at stacking chairs. Vielleicht bin ich nicht so gut beim Stühle zusammenstellen. I'm not so strong. Ich bin vielleicht nicht so stark. But maybe I can just bring a chair over to someone who is. Aber vielleicht kann ich jemandem einen Sessel bringen, der stark ist. I don't have to look and say, what is my perfect gifting to serve? Ich muss jetzt nicht danach Ausschau halten, was meine perfekte Gabe ist, um zu dienen. I can just try everything. Ich kann alles mal ausprobieren. And see what blesses people. Und schauen, was die Menschen segnet. Because this is the whole thing about serving. Denn darum geht es beim Dienen. I want to bless the body of Christ. Ich möchte den Leib Christi segnen. I want to edify the body of Christ. Ich möchte den Leib Christi aufbauen. There's primary things that we serve in. Es gibt vorrangige Dinge, in denen wir dienen. Like someone who sings. Jemand, der singt. Who really is called to sing. Der wirklich berufen ist zu singen. Then there's others who sing in the shower. Dann gibt es andere, die in der Dusche singen. And they bless the Lord. Und sie segnen den Herrn. And they sing in the worship. Und sie singen in der Anbetung. But it's not really their place. Aber es ist nicht wirklich ihr Platz, to sing into a microphone. In ein Mikrofon zu singen. You know, it's like kind of a distraction. Es wäre ein bisschen eine Ablenkung. It blesses them. Es segnet sie. But it distracts others. Aber es lenkt andere ab. Now, I want you to look at Matthew chapter 20. Ich möchte, dass wir zusammen Matthäus 20 anschauen. The heart of ministry. Das Herzstück des Dienstes. Is the cross of Jesus Christ. Ist das Kreuz Jesu Christi. I would guess today. Ich wette heute, that somewhere between 50% and 99%, dass irgendwo zwischen 50 und 99%, or 51% and 99, 51 und 99, of Christian ministry, des christlichen Dienstes, does not have a cross, kein Kreuz hat. And the result of the cross not being the center of the ministry, und das Ergebnis dessen, dass das Kreuz nicht im Mittelpunkt des Dienstes steht, means that I am serving myself, bedeutet, in the name of God, dass ich mir selber diene im Namen Gottes. I am doing something that is Christian, ich tue etwas, was christlich ist, but really the motive is self-realization. Aber das eigentliche Motiv ist Selbstverwirklichung. Philippians chapter 2 verse 21. Philipper 2 Vers 21. Paul said, da sagt Paulus, he said, most are seeking their own interests. Die meisten schauen auf ihren eigenen Nutzen. Not the interests of Christ Jesus. Nicht auf die Interessen Jesu Christi. We need to have the cross right in the middle of what we do. Das Kreuz muss bei uns genau im Mittelpunkt dessen sein, was wir tun. The cross is going to adjust my motive. Das Kreuz wird meine Motive anpassen. It's going to make the motive Christ. Es wird das Motiv zu Christus machen. It's going to remove self-realization out of the picture. Es wird die Selbstverwirklichung aus dem Bild hinaus tun. And all forms of evil. Und alle Formen des Bösen. Now Matthew chapter 20. Matthäus 20. Verse 25. Vers 25. But Jesus called them to himself and said. Jesus aber rief sie heran und sprach. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen. And their great men exercise authority over them. Und die großen Gewalt gegen sie üben. It is not so among you. Unter euch wird es nicht so sein. It's not so. So wird es nicht sein. It's going to be different among you. Unter euch wird es anders ausschauen. And yet, oftentimes it's not. Und doch ist es oft nicht so. This is the cross here. Hier ist das Kreuz. It's going to be different. Es wird anders sein. You are going to be motivated by something else. Ihr werdet von etwas anderem, durch etwas anderes motiviert sein. People in the world are motivated by realizing their potential. Menschen in der Welt sind dadurch motiviert, dass sie ihr Potenzial ausleben. They want to understand who they are. Sie wollen herausfinden, wer sie sind. What they can do. Was sie tun können. They want to explore all that they the potentials of their talents and gifts. Sie wollen alle Möglichkeiten, alles Potenzial ihrer Gaben ausprobieren. Exercising themselves. Sich selbst ausüben. To get experience. Um Erfahrung zu sammeln. To grow. Um zu wachsen. To succeed. Und Erfolg zu haben. But it shall not be like that among you. Aber so soll es unter euch nicht sein. I wonder if Peter went. Really? Ich frage mich, ob Petrus gesagt hat, wirklich? I wonder if they all looked at each other and went. Really? Ich frage mich, ob sie sich alle angeschaut haben und gesagt haben, wirklich? Verse 26. Vers 26. But whosoever wishes to become great among you shall be your Diakonos. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Your servant. Euer Diener. And whoever wishes to be first among you shall be your doulos, slave. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer doulos, Sklave sein. Verse 28. Vers 28. Just as the Son of Man did not come to be served. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um diakoneo, bedient zu werden. Diakoneo. Same word. Das gleiche Wort. But to serve. Sondern um zu dienen. And to give his life a ransom for many. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. The cross is the center of our ministry. Das Kreuz ist der Mittelpunkt unseres Dienstes. Everything we do needs to go through the cross. Alles, was wir tun, muss durch das Kreuz gehen. Whether it's Sunday school, ob es Sonntagsschule ist, preaching in a pulpit, predigen, playing a musical instrument, ein Musikinstrument spielen, singing a song, ein Lied zu singen, sweeping the floor, den Boden zu kehren, changing a light bulb, eine Birne auszutauschen, comforting somebody, jemanden zu trösten. Everything we do needs to go through the cross. Alles, was wir tun, muss durch das Kreuz gehen. And that means that the motive needs to be adjusted. Und das bedeutet, dass das Motiv sich anpassen muss. That we are serving God, damit wir Gott dienen, by serving others, indem wir anderen dienen. I am not serving myself, ich diene mir nicht selbst, at the expense of others, auf Kosten von anderen. And this happens more than we would like. Und das passiert öfters, als es uns lieb ist. It's a growing process. Es ist ein Wachstumsprozess. All of us experience this. Durch den wir alle gehen. And this is where the cross needs to work in our lives. Und da muss das Kreuz in unserem Leben arbeiten. Certain people want to preach. Manche Leute wollen predigen. They're not called to it. Die sind nicht dazu berufen. They're not prepared for it. Sind nicht vorbereitet dafür. They're not gifted for it. Haben nicht die Gabe. But they enjoy it. aber es gefällt ihnen. But nobody else does. Nur den anderen gefällt es nicht. And every time there's a group of people somewhere, und jedes Mal, wenn irgendwo eine Gruppe von Menschen, they start talking. Beginnen sie zu reden. And nobody's blessed. Und niemand wird gesegnet. Except them. Außer sie selbst. Who are we serving? Wem dienen wir? Ourselves or Christ? Uns selbst oder Christus? We want to be a blessing to the church. Wir wollen ein Segen sein für die Gemeinde. We want to do the work of the ministry. Wir wollen den Werk des, das Werk des Dienstes, edifying of the body of Christ. Durchführen zur Auferbauung des Leibes Christi. Small groups. Kleingruppen. What is the motive in our heart in a small group? Was ist das Motiv unseres Herzens in einer kleinen Gruppe? Is it a place where I can realize myself? Ist das ein Ort, wo ich mich selbst verwirklichen kann? Or is it a place where I can minister to the saints? Oder ist es ein Ort, wo ich den Heiligen dienen kann? Where I can be thinking of people. Wo ich an Menschen denken kann. And how they can be edified. Und wie sie aufgebaut werden how können. They can be drawn out. Wie man sie herauslocken kann. Or am I thinking, oder denke ich, where's my opportunity, wo ist meine Gelegenheit, to realize my potential. Um mein Potenzial zu verwirklichen. This is self-realization. Das ist Selbstverwirklichung. Oswald Chambers, says this. Oswald Chambers sagt Folgendes. September 2nd, am 2. September. My utmost for his highest. In mein Äußerstes für sein Höchstes. Our Lord's teaching is always anti-self-realization. Die Lehre des Herrn bezieht sich immer auf das gerade Gegenteil der Selbsterfüllung. His purpose is not the development of a man. Sein Ziel ist nicht die Entwicklung des Menschen. His purpose is to make a man exactly like himself. Seine Absicht besteht darin, den Menschen genau so zu machen, wie er selbst ist. And the characteristic of the Son of Man is self-expenditure. Und das Kennzeichen des Sohnes Gottes ist seine Selbstentäußerung. If we believe in Jesus, wenn wir an Jesus glauben, it is not what we gain, zählt nicht das, was wir selbst gewinnen, but what he pours through us that counts, sondern was er durch uns gibt. The cross has to be the center of the ministry. Das Kreuz muss das, der Mittelpunkt des Dienstes sein. Now turn with me to 2 Corinthians chapter 5. Gehen wir zu 2. Korinther Kapitel 5. If the cross, if I'm serving Jesus without a cross, wenn ich Jesus ohne ein Kreuz diene, I will never have freedom. Werde ich nie Freiheit haben. I will only be in bondage to myself. Ich werde nur mein eigener Sklave sein. How can God anoint someone? Wie kann Gott jemanden salben, who is serving himself in his name? Der sich selbst in seinem Namen dient? There's in the heart. Im Herzen. What is the intention? Was ist die Absicht? To see Christ manifested. Dass man Christus sieht, wie er ist. Offenbart. Offenbart. To see people grow. Menschen sehen, dass sie wachsen. To be encouraged. Dass sie ermutigt sind. To go another day. Noch einen Tag weiterzugehen. To do what I have to do. Das zu tun, was ich tun muss. To be a blessing. Um ein Segen zu sein. Or is it all about me? Geht es nur um mich? Now look at 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Verse 14. Vers 14. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. Having concluded this, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, that one died for all, therefore all died. Dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. And he died for all. Und für alle ist er gestorben. Now watch this. Jetzt schaut zu. That they who live, damit die, welche leben, should no longer live for themselves, nicht mehr sich selbst leben, but for him who died and rose again on their behalf, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. This is the cross. Das ist das Kreuz. This is the heart of the ministry. Das ist das Herzstück des Dienstes. I don't do something for myself. Ich tue nicht etwas für mich selbst. I don't work for a position because I need a title. Ich arbeite mich nicht vor in Richtung einer Position, damit ich einen Titel bekomme. Because I need to be recognized by people. Damit ich von Menschen anerkannt werde. So I feel good. Damit ich mich gut fühle. To overcome my insecurity. Um meine Unsicherheit zu überwinden. This is not the motive of the ministry. Das ist nicht das Motiv des Dienstes. The motive of the ministry is to bless the body of Christ. Das Motiv des Dienstes ist es, den Leib Christi and zu segnen. Whoever I am, that's who I am. Und wer auch immer ich bin, das bin ich. I am what I do. Ich bin, was ich tue. Not what some paper says on the wall. Nicht, was irgendein Papier an der Wand I sagt. I am what I do. Ich bin, was ich tue. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. 1 Corinthians 15:10. 1. Korinther 15:10. And the grace of God was not in vain. Und die Gnade Gottes war nicht umsonst. Toward me. Mir gegenüber. Because I worked harder than them all. Weil ich schwerer gearbeitet habe als alle. And yet not I. Und doch war es nicht ich. But the grace of God that was with me. Sondern die Gnade Gottes, die bei mir war. We conclude that Christ died for all. Wir kommen zu dem Urteil, dass Christus für alle gestorben ist. We see the cross. Wir sehen das Kreuz. Our Savior. Unser Erretter. Meek and humble of heart. Sanftmütig und demütig von Herzen. Crucified. Gekreuzigt. Giving himself a ransom. Der sich selbst als Lösegeld gibt. Not coming to be served. Ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. But serving. Sondern um zu dienen. And of course people would serve him so he could serve better. Und natürlich haben ihm Menschen gedient, damit er noch besser dienen kann. Paul served, people served him, they all served each other. Paulus hat gedient, die Menschen haben ihm gedient, sie haben alle zusammen gedient. He came to serve. Er kam, um zu dienen. When I serve, wenn ich diene, and my motive is not crucified, und mein Motiv nicht gekreuzigt ist, I have a bad odor about me. Dann habe ich einen merkwürdigen Geruch. A selfish odor about me. Da ist ein selbstsüchtiger Geruch. It's not easy. It's not so hard to be grieved by someone who is continually self-seeking. Es ist nicht schwer, von jemandem verletzt zu werden, der sich beständig sich selbst sucht. Selbstsüchtig ist. You can recognize self-realization pretty easily. Man kann Selbsterfüllung sehr schnell erkennen. Assertiveness, stubbornness, Sturheit, inflexibility, inflexibel, unkindness, unfreundlich, impatience, ungeduldig. It's gotta be my way. Es muss so sein, wie ich es will. Right? There's no meekness, no like, well, whatever blesses the body. Keine Sanftmut, was immer den Leib segnet. It just needs to be a blessing. Es muss einfach nur ein Segen sein. But it's not like that. Aber so ist es nicht. In John chapter 12, verse 24. In Johannes Kapitel 12, 24. It says, unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Steht außer, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. It abides. Alone. Bleibt es allein. Many people are alone. Viele Menschen sind einsam. They're angry, they're bitter. Sie sind ärgerlich und bitter. They blame people. Sie geben anderen die Schuld. Why? Warum? Maybe the motive wasn't crucified? Vielleicht war das Motiv nicht gekreuzigt? Unless a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. But if it dies, aber wenn es stirbt, it bears much fruit. Dann bringt es viel Frucht. And suddenly, und plötzlich, I just want to be a blessing. Möchte ich einfach nur ein Segen sein. And if I'm in the way, und wenn ich im Weg stehe, I'll step out of the way. Dann gehe ich aus dem Weg. If someone can use this place and be a bigger blessing. Wenn jemand diesen Ort verwenden kann und ein größerer Segen ist. That's what it's all about. Darum geht es. That's what Jonathan did with David. Das hat Jonathan mit David getan. David killed Goliath. David hat Goliath umgebracht. And the person who should have been his enemy. Und die Person, die sein Feind hätte sein sollen. Wait a minute. I'm the next king here. Warte mal, ich bin doch der nächste König hier. Now you're the hero of Israel? Jetzt bist du der Held von Israel? He could have been jealous. Er hätte ihm neidig sein können. Angry. Ärgerlich. But he took off his armor. Aber er legte seine Waffenrüstung ab. And he put it on David. Und gab sie David. Jonathan's motives were crucified. Die Motive von Jonathan waren gekreuzigt. Just wanted to be a blessing. Er wollte einfach nur ein Segen sein. It's interesting, you know, through 28 years, I've seen it in my own life, and then I've seen it in the lives of others. Interessant, in den letzten 28 Jahren habe ich das in meinem eigenen Leben und im Leben von anderen gesehen. You know, there's things I wanted to do for God. Es gibt Dinge, die ich für Gott tun wollte. That really didn't bless a lot of people. Die nicht sehr viele Leute gesegnet haben. And so I stopped doing them. Also habe ich aufgehört damit. I mean, I want to be blessed in what I do. Ich möchte in dem, was ich tue, gesegnet sein. But I want to be blessed because what I do is a blessing. Aber ich möchte gesegnet sein, weil das, was ich tue, ein Segen ist. And if my preaching blesses people, und wenn mein Predigen Menschen segnet, then I will do it. Dann mache ich's. But I'm not going to preach for myself. Aber ich werde nicht für mich selbst predigen. Because I need an identity. Weil ich eine Identität I need brauche. Something to do. Ich brauche doch etwas, was ich tun kann. I will do anything in the band. Ich tue was auch immer in der Band. So that the band is a blessing. Damit die Band ein Segen ist. And it's wonderful to work with musicians that are crucified. Und es ist wunderbar, mit Musikern zusammenzuarbeiten, die gekreuzigt sind. Because the motive is, let's be a blessing. Weil das Motiv ist, lasst uns ein Segen sein. So if that means I play less, wenn das bedeutet, dass ich weniger spiele, of course. Natürlich. If that means I sing less, wenn das bedeutet, dass ich weniger singe, of course. Natürlich. If it means I sing more, wenn es bedeutet, dass ich mehr singe, whatever is a blessing, was auch immer ein Segen ist. We want to serve the body. Wir wollen dem Leib dienen. We want to remove distractions. Wir wollen Ablenkungen wegschaffen. We are not on the worship team to realize ourselves. Wir sind nicht im Worship Team, um uns selbst zu verwirklichen. I was at the service one time. Ich war einmal bei so einem Gottesdienst. Years ago. Vor vielen Jahren. And there was this one musician. Da war so ein Musiker. I could have sworn that he thought he was an athlete, you know? Ich kann schwören, dass er geglaubt hat, er sei ein Sportler. Because from the moment we started the worship, weil vom ersten Moment, wo wir mit dem Lobpreis begannen, it was like the person was trying to see how many notes they could possibly play before the worship ended. Hat man gemerkt, dass er versucht hat, so viele Noten wie möglich, Töne wie möglich zu spielen, bis die Musik vorüber war. The worship was so busy. Die Anbetung, der Lobpreis war so zu überfüllt. There was never a quiet moment. Es gab keinen stillen Moment. Because this person was just weil er so viel gespielt hat. What is this? Ich dachte mir, was ist das? What is going on here? Was passiert hier? This person is using the band. Diese Person benutzt die Band to practice, um zu üben. This has nothing to do with worship. Das hat nichts mit Anbetung zu tun. It's a total distraction. Es ist eine totale Ablenkung. It's not the place. Get a CD and practice at home. Das ist nicht der richtige Ort. Nimm dir eine CD und üb zu Hause. Self-realization. Selbstverwirklichung. It's an easy trap to fall into. In diese Falle kann man leicht hineinfallen. The temptations are there. Die Versuchungen sind da. An opportunity. Ah, eine Gelegenheit. But we need to be careful. Aber wir müssen aufpassen. What is the motive here? Was ist das Motiv hier? We are being equipped. Wir werden ausgerüstet. So that we can do the work of the ministry. Damit wir das Werk des Dienstes the result ausüben können. Of the work of the ministry is the edifying of the body of Christ. Das Ergebnis des Dienstes Werk des Dienstes ist die Auferbauung des Leibes Christi. The growth of the body. Das Wachstum des Leibes. This is the result of the work of the ministry. Das ist das Ergebnis des Werkes des Dienstes. You know, and it's so wonderful to be in a church. Und es ist so wunderbar, in einer Gemeinde zu sein, where people have a cross in their life. Wo die Menschen ein Kreuz in ihrem Leben and the haben. Cross is working. Und wo das Kreuz wirkt. But it's a progressive thing. Aber es ist ein fortschreitende Sache. Take up your cross daily. Nimm dein Kreuz auf dich täglich, the Lord said. Sagt der Herr. And this is where freedom is. Und da ist Freiheit. In 2. Corinthians chapter 3. In 2. Korinther 3. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. And we have this ministry. Und wir haben diesen Dienst. 2. Corinthians 4:1. 2. Korinther 4:1. Having this kind of a ministry. Weil wir so eine Art von Dienst haben. We don't faint. Sind wir nicht schwach? But many people faint. Aber viele sind schwach. The cross in the ministry delivers us from ourselves. Das Kreuz im Dienst befreit uns von uns selbst. But if I want to save my life, aber wenn ich mein Leben bewahren möchte, I'll never get this opportunity again. Diese Gelegenheit kriege ich nie wieder. I'll never have a microphone in my hand again. Ich werde nie wieder ein Mikrofon in meiner Hand haben. And then people just go. Und dann drehen die Leute durch. For a number of reasons. Für verschiedene. Maybe people make a mistake, they forget. Aus verschiedenen Gründen. Manche vergessen es oder machen einen Fehler. But we need to be on guard with opportunities. Es ist leicht, aber wir müssen aufpassen, wenn sich Gelegenheiten geben. That the motive, dass das Motiv is to bless. Folgendes ist, dass wir segnen. And in blessing, I am blessed. Und wenn ich segne, werde ich gesegnet. This is the work of the ministry. Das ist das Werk des Dienstes. And there are so many things to do. Und es gibt so viel zu tun. Big things, little things. Große Dinge, kleine Dinge. Obvious things. Offensichtliches. Unobvious things. Verstecktes. Things on the pulpit. Dinge auf der platform. Kanzel, auf der Bühne. Things upstairs or behind walls. Dinge oben oder hinter Mauern. Whatever we see. Was auch immer wir sehen. That we can do to bless someone. Was wir tun können, um jemanden zu segnen. Enter in by faith. Geh da hinein im Glauben. Ask God. Bitte Gott. Lord, I want to be a blessing. Herr, ich möchte ein Segen sein. Please. Bitte. Crucify my motives. Kreuzige meine Motive. Because this is the future. Weil das ist die Zukunft. We worship the Lord. Wir beten den Herrn an. We have access to him despite ourselves. Wir haben Zugang zu ihm trotz unserer selbst. Through the blood of Christ. Durch das Blut Christi. And Satan can accuse. Und Satan kann anklagen. Revelation 12, the accuser of the brethren. Offenbarung 12, der Ankläger der Brüder. Day and night, day and night. Tag und Nacht, Tag und Nacht. But because of the blood. Aber wegen des Blutes. We have access. Haben wir Zugang. To our Father. Zu unserem Vater. And then we have fellowship. Und dann haben wir Gemeinschaft. In the presence of God. In der Gegenwart Gottes. And then Christ is I am transformed into his image. Und dann werde ich verändert in das Bild Christi. As I continue in the word, während ich im Wort fortfahre, I know the truth. Im Wort bleibe und die and Wahrheit the truth kenne, sets me free. Dann setzt mich die Wahrheit frei. And then I am a disciple. Und dann bin ich ein Jünger. Ah, it's getting good. Ah, jetzt wird's gut. I'm being set free from myself. Ich werde von mir selbst befreit. And now I enter into ministry. Und jetzt beginne ich zu dienen. And I say, Lord, und ich sage, Herr, I am very good at this. Ich bin darin sehr gut. But may it be crucified. Aber sei es gekreuzigt. It's interesting, the thing that we are the best in. Es ist interessant, das, was wir am besten können. Oftentimes is the last thing to be crucified. Ist oft das Letzte, was gekreuzigt wird. Someone comes to the church, they have a lot of experience in a particular area. Jemand kommt in die Gemeinde und hat sehr viel Erfahrung in einem bestimmten Bereich. But it hasn't gone to the cross. Aber es ist noch nicht durchs Kreuz gegangen. So defensive. Man verteidigt das. So much is on the line here. Weil so viel auf dem Spiel steht hier. You don't understand. Du verstehst das this nicht. Is who I am. Das ist, was ich bin. Yeah, but that's not what we want. Ja, aber das ist nicht, was we wir wollen. We just need a little advice here. Wir brauchen nur ein bisschen Rat. Just bless us. Segne uns einfach. No, nein. You got to get the whole picture. Du musst das ganze Bild sehen. Do you realize how long it's taken me to become who I am? Verstehst du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich so weit gekommen bin? This is an opportunity for me to experience security in who I am. Das ist eine Gelegenheit für mich, dass ich Sicherheit erfahre in dem, was ich bin. But we only want a little help here. Aber wir brauchen nur ein bisschen Hilfe. No. Nein. I've seen this happen so many times. Das habe ich so oft gesehen. It's like it becomes such a personal thing. Es wird zu so etwas Persönlichem. Instead of just being an easy thing in God. Anstatt dass es einfach etwas Einfaches ist in Gott. And then you meet these incredible people. Und dann triffst du diese unglaublichen Menschen. In the eyes of the world. In den Augen der Welt. Who are so crucified. Die so gekreuzigt sind. That you're almost embarrassed. Dass du fast dich schämst. Because they just view themselves. As such a regular person, weil sie sich selbst als eine ganz gewöhnliche Person sehen. And you almost want to say, no, no, you're not just, you know, I know you. Und du willst sagen, nein, du bist aber, ich kenne dich. I know this person. Ich kenne diese Person. And they're like, ah, come on. Und der sagt, ah, komm schon. I go to the bathroom too. Ich muss auch auf die Toilette. It's all about Jesus. Come on. Es geht nur um Jesus. And you see people who are crucified. Und du siehst Menschen, die gekreuzigt sind. Who live to be a blessing. Die dafür leben, ein Segen zu sein. And that which could be boasted in. Und das, worauf sie stolz sein könnten. In Philippians chapter 3. In Philipper Kapitel 3. Is rubbish to them. Ist für sie Mist. Because the whole issue is serving the body of Christ. Weil es ihnen nur darum geht, dem Leib Christi zu dienen. I'll just close with one verse. Und ich möchte mit einem Vers abschließen. Hebräer 6:10. For God is not unjust. Denn Gott ist nicht ungerecht. To forget our work and love. Dass er unser Liebeswerk vergessen würde. The work and love that we showed toward his name. Das Werk und die Liebe, die wir seinem Namen gegenüber erwiesen haben. In that we ministered to the saints. Darin, dass wir den Heiligen gedient haben. And are still ministering to the saints. Und den Heiligen noch immer dienen. God doesn't forget it. Gott vergisst das nicht. Because we serve God. Weil wir Gott dienen. By serving people. Indem wir Menschen dienen. Amen. Amen. It's beautiful. Das ist wunderschön. There's a freedom there. Da ist Freiheit darin. It's identifying with the master. Wir identifizieren uns darin mit dem Meister. It's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. So let's pray. Beten wir heute Abend. Lord Jesus. Herr Jesus. We have a short time. Wir haben nur noch kurze Zeit, wenig Zeit. A generation. In dieser Generation. 30, 40, 70 years. 30, 40, 70 Jahre. To serve you. Dir zu dienen. We want to serve you from the heart. Wir wollen dir aus unserem Herzen dienen. Not to be something in the flesh. Von Herzen, nicht dass es etwas im Fleisch ist. But to live before you. Sondern vor dir zu leben. To be a blessing. Ein Segen zu sein. To all who know us. Allen gegenüber, die uns kennen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend unter uns. If you died tonight, wenn Sie heute Abend sterben, where would you go? Wo würden Sie hinkommen? To heaven? In den Himmel? Are you sure? Sind Sie sich sicher? Have you ever had your sins cleansed? Wurden Ihnen Ihre Sünden gereinigt? And received Jesus Christ as Savior? Haben Sie Jesus als Ihren Retter angenommen? Would you like to tonight? Wollen Sie das heute Abend tun? Pray with me. Beten Sie mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. I want to be a part of your kingdom. Ich möchte Teil deines Reiches sein. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. Who died? Der gestorben ist. Rose from the dead. Und von den Toten auferstanden ist. For me. Für mich. Come into my life, please. Komm in mein Leben, bitte. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. Please, Lord. Bitte, Herr. Forgive me. Vergib mir. Lord, you see the city tonight. Herr, du siehst diese Stadt, unsere Stadt. All of our neighbors here. All unsere Nachbarn hier. So many without Christ. So viele ohne Christus. We pray. Wir beten. That you would make us servants. Dass du uns zu Dienern machst. True servants. Wahre Diener. Who serve from the cross. Die dem Kreuz dienen. Who serve to be a blessing. Die dienen, um ein Segen zu sein. To serve your will. Um dir gut zu dienen. Our time is short, Lord. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Herr. Soon we'll be standing before you. Bald werden wir vor dir stehen. Help us to redeem the time. Hilf uns, die Zeit auszunutzen. Let this message become a part of our lives. Mach diese Botschaft zu einem Teil unseres Lebens. I pray tonight. Das bete ich heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let's stand. Stehen wir auf. Let's sing one time.